die Zeit entflieht, die Stunden fließen fort, gleich wie der Strom an einen anderen Ort. Vorbei dahin, o sel'ger Augenblick, du kommst nie wieder, kehrst nie mehr zurück. Nie mehr zurück, vorbei, nie mehr zurück. Vorbei dahin, o sel'ger Augenblick. Gott gab dir Zeit zum Wirken ganz für ihn. Bald ist es Nacht, die Stunden schwinden hin. Nicht deine Seele führst du zum Heiland zu. Kein armes Herz fand durch dein Zeugnis Ruhe. Nie mehr zurück, vorbei, nie mehr zurück. Vorbei dahin, o sel'ger Augenblick. Noch ist es Zeit, welch hoffnungsvolles Wort. Hör Jesu Stimme, die Stunden eilen fort. Versäum zum Zeugnis nicht den Augenblick. Er kommt nie wieder, kehrt nie mehr zurück. Nie mehr zurück, vorbei, nie mehr zurück. Vorbei dahin, o sel'ger Augenblick. Das Feld ist weiß, willst du noch müßig stehen? Bring Garben ein, hör doch auf Jesu flehen. Sag's jedermann, dass Jesus ganz befreit. Die Stunden fliehen, es kommt die Ewigkeit. Nie mehr zurück, vorbei, nie mehr zurück. Vorbei dahin, o sel'ger Augenblick.